Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir über Yu-Gi-Oh! Games. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir Seto Kaiba eingeladen und den Yogi. Wie geht's euch? Mein schwarzer Magier, den gebe ich nicht her. Nicht von meinem Opa. Schmecke die Macht meines weißen Drachen. Es ist Zeit für ein Duell. Du hast keine Chance, Yugi. Der Verlierer verliert seine Seele. Nein, es sind wie immer der gute Markus und der gute Jürgen. Hey, Jungs. Hi. Hi. Ach ja, Yu-Gi-Oh! Sammelkarten, Anime, der unglaublich berühmt war, unglaublich beliebt war sogar. Bis und, heute eigentlich. Bis heute eigentlich, ja. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich euch das zu fragen, weil ich es letztes Mal nämlich vergessen habe. Was zockt ihr gerade? Deedlet in Wonder Labyrinth, ein kleines Metroidvania. Angelehnt cool. An Castlevania Symphony of the Night. Das ist ein ziemlich cooles Ding, aber auch sehr knackig. Also es ist, man darf keine Angst vor etwas höheren Schwierigkeitsgrad haben. Ah, okay. Nice. Mir ein was zockst du gerade? Aus Resi 4, Tales of Arise und Elden Ring. Nice. Oh, da hast du einiges, zu tun. Ich spiele gerade Final Fantasy 1 in der Remastered Edition. Ich liebe es. Sehr und, sexy. Sehr, sehr sexy. Und gerade, so als wir das aufnehmen, ist heute Jedi Survivor erschienen. Und ich spiele das auf der PS5. Ich liebe es, ich finde es großartig. Und ja, ich kann es nur empfehlen. Also ich kann tatsächlich sagen, wenn man das erste Jedi-Game mochte, also Fallen Order, kann man das zweite anfangen, weil dann hat man mehr vom Gleichen. Das, was ich eigentlich haben wollte. Ja, kommen wir aber zu Yu-Gi-Oh! Wie seid ihr damals auf Yu-Gi-Oh! Gestoßen, allgemein den Manga und so oder den Anime und so weiter? Wie war das bei euch, Markus? Durch die Banzai, falls ihr die noch oh, kennt. Oh, boah, nice. Banzai, lange das her. Richtig dicke Ding, wo du ganz klassisch dann sehr viele neue Manga-Anime-Serien hattest und dann reinlesen konntest und dann war halt auch so eine weiße Drachenkarte dabei in der Banzai. Dasselbe Ding habe ich auch besessen. Das haben wir uns, glaube ich, gleichzeitig gekauft. Ja, damals. Und ich war das? Wollte halt dann gleich ein Yugi Starter-Deck haben. Stimmt, ja, da war der Drache war da dabei mit dem eiskalten Blick. Und ich wollte den scheiß schwulen Drachen nicht. Da war die Karte mit drin. Stimmt, das erinnert mich noch. Wow, das ist, oh, leck mich aber schon so lange. Banzai gibt es ja auch nicht mehr, nee. Diesen Anime-Sammelband. Oder Manga-Sammelband. Das hast du ja immer so ein, zwei Kapitel drin gehabt von neuesten Mangas, die du da anlesen konntest. Ja, das sollte ja das deutsche Gegenstück zur Shonen Jump werden mit den neuen Manga-Kapiteln, aber das war leider nicht erfolgreich in Deutschland, wurde, glaube ich, nach 2 oder 3 Jahren wieder eingestellt. Ja. Ja, leider. Es kam auch nur alle 2 oder 3 Monate, kam das, glaube ich, auch nur raus. Wie war das bei dir, Jürgen? Bei mir ganz klassisch über RTL 2, über den Anime-Blog. Es kam einfach auf einmal. Und ich fand es von Anfang an geil, weil die erste Folge auch einfach nur so ikonisch ist, wo er Exodia dann am Schluss ruft. Das ist fantastisch. Die ganze erste Staffel ist so episch, vor allem wenn du das Kartenspiel dann auch spielst. Ja, was ich daran so schön finde an der ersten Staffel ist, die haben einen Fick auf die Regeln gegeben, ja, weil das basiert ja auch, noch auf dem Manga eigentlich, die erste Staffel komplett, also auch ich meine, es basiert sowieso auf dem Manga, aber im Manga war es ja auch so, dass es da noch nicht die Karten gab, als der Manga rauskam in Japan. Und deshalb hat er sich einfach die Regeln aus den Hintern gezogen, damit alles so läuft, wie es halt so läuft. Und damit war auch Yugi der Cheater geboren. Oh ja. Ich greife den Mond an, damit die Monster sich nicht mehr bewegen können und ich doppelten Schaden gegen sie mache. Warte, was? Okay, ich kann dein Viech nicht besiegen. Ich fusioniere es mit einem Untoten von mir, damit er langsam abstirbt. Ich mache den Schwebering von der Burg kaputt, damit die auf die Monster fällt und du alle Lebenspunkte verlierst. Es geht doch nicht so über Deus Ex Machina. Ja, fantastisch. Das war Deus Ex Machina, absolut. Die Serie zu dem Zeitpunkt und ich hab's geliebt. Ohne Witz. Das war noch drüber, genau, weil selbst wenn Deus Ex Machina nicht mehr funktioniert, Yugi schafft's. Ja. Oh Gott, ich hab verloren, ich kann eigentlich nichts mehr tun. Aber das Herz der Karten regelt den Tag, ja. Aber. Richtig, ja. Okay, ich ziehe eine Karte, die ich noch nie vorher gesehen oder besessen habe und spiele sie einfach aus und gewinne. Mein absoluter Favorit ist, das ist Yugi's Deck, das hat er von seinem Großvater. Ja? Und dann sind die da im Kampf und mit dem Rücken zur Wand und der Geist des Puzzles sagt, ich muss die Zeremonie des schwarzen Lichts ausführen. Und Yugi, dessen Deck das ist, fragt, was ist denn das für eine Karte? Das ist sein Deck! Wer von euch Yu-Gi-Oh! Nicht kennen sollte, also ganz ehrlich, man kennt Yu-Gi-Oh! Es ist ein erstmals 1996 veröffentlichter Manga-Reihe gewesen, des japanischen Zeichners Kazuki Takahashi, die auch als Anime umgesetzt wurde. Und der Anime war halt mega war witzig. Halt mega erfolgreich. Und dazu gab es auch einen Haufen Merchandise-Produkte, unter anderem das unglaublich erfolgreiche Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel. Tatsächlich war das auch wie das Pokémon-Sammelkartenspiel. Man hat die Karten gehabt, man hat die Regeln gelesen und hat es gespielt. Wobei ich die Regeln von Yu-Gi-Oh! Ehrlich gesagt leichter fand als die von Pokémon. Die waren leichter zu verstehen. Aber es ist ja auch heute noch drin. Nach dem Pokémon-Kartenspiel das erfolgreichste Sammelkartenspiel, noch vor Magic the Gathering. Aber ich. Nee, ich Magic ist erfolgreicher, glaube ich. Zumindest sagen, was die Regeln angeht heutzutage. Ist es bei weitem komplexer als Pokémon. Okay. Ja, nee, aber die Kartentexte, sagen, Magic, die passen eigentlich nicht mehr drauf. Die Schrift ist so klein, dass du eine Lupe brauchst, um den kompletten Effekt lesen zu können. Ja. Ja. Und du brauchst mittlerweile Google, um bestimmte Regeln zu interpretieren. Ja. Also ich würde tatsächlich sagen, Magic ist immer noch am größten. Danach bestimmt Yu-Gi-Oh! Und dann Pokémon, ja. Aber Pokémon, Yu-Gi-Oh! Würde ich sagen, ab selber stark. Magic würde ich tatsächlich sagen, ist gerade, glaube ich, das. Es werden mehr Turniere von Magic gespielt, aber es ist das, was sich am meisten verkauft. Ja. Das ist allerdings wahr. Ja, mir geht es einfach nur darum, was sich am meisten verkauft. Ich habe 6 Jahre Sammelkarten verkauft bei GameStop. Glaubst du mir, ich weiß es. Ah, okay, ja. Also handlungstechnisch geht es um einen Schüler namens Yugi Muto, der ein dreidimensionales altes ägyptisches Puzzle erhält, eine Pyramide, eine umgedrehte Pyramide. Was sein Großvater bei seinen Ausgrabungen zufällig gefunden hat. Das Ding ist so riesig, dass es eigentlich sein Genick brechen sollte. Niemand hinterfragt, warum sein Großvater das auf einer Ausgrabung findet, wenn er doch einen Sammelkartenshop leitet. Tja, das erfährt man, glaube ich, erst später. der Versuch, dieses zu lösen, verändert sein ganzes Leben, denn als er das Millennium-Puzzle, so heißt es, zusammensetzt, weckt er den Geist eines alten Pharaos, dessen Gedächtnis gelöscht wurde, und mit dem er nun seinen Körper teilt. Der nennt sich, glaube ich, Yama-Yugi. Er wurde nur von weiß, den. Ne? Er weiß seinen Namen nicht. Er nennt sich halt nur Yami, weil er halt quasi Yugis Schatten ist. Richtig, ja. Mit Hilfe des Kartenspiels Duel Monsters versuchen Yugi und Yami, der Name, mit dem der Pharao angesprochen werden möchte, das verlorene Gedächtnis des Pharaos wiederherzustellen. Das Millennium Puzzle ist jedoch nur eine von insgesamt 7 Millenniumsgegenständen, welche die Macht besitzen können, die Welt zu zerstören. So sind viele böse Mächte hinter dem Millennium Puzzle und seiner Macht her. Doch gemeinsam mit seinen Freunden Joey Wheeler, einer der besten Charaktere überhaupt, einer der schlechtesten Duellanten überhaupt. Aber ich liebe diesen Kerl. Thea Gardner und Tristan Taylor stellen sie sich ihnen entgegen. Thea, der furchtbarste Side-Character aller Zeiten, möchte ich nur sagen. Ich finde sie noch nerviger als Sakura in Naruto. Sie Thea ist auch eh furchtbar. Nur da, um auf den Pharao und Yugi gleichzeitig zu stehen. Nein, sie Thea steht. Ist sie, das ist doch die Story. Sie steht nur auf dem Pharao. In Yugi sieht sie nur einen kleinen Bruder. Sie steht nur auf dem Pharao. Katastrophe. Thea war furchtbar. Tristan, ich kann mich nicht mehr bei ihn erinnern. Ja, seine Funktion ist es eigentlich nur, der andere Kumpel von Joey zu sein. Er ja, ist stimmt. Das Cheerleader der Gruppe. Ja. Joey ist halt große. Gut, er heißt halt auf Japanisch nicht Joey, sondern er heißt halt Katsuya Yonushi. Und Tristan heißt eigentlich Hitora Honda. Und Thea heißt eigentlich Anzu Masaki. Anzu? Aber wir haben. Aber wir haben einen Charakter, den wir alle lieben. Und das ist der wohl größte Arsch der Manga-Geschichte und Anime-Geschichte. Und das ist Seto Kaiba. Ich liebe Kaiba. Der beste Anti-Held aller Animes. Ohne der Witz. Beste Anti-Held der Welt. Du musst super. Irgendwie den Namen verwechselt haben. Ich habe jetzt hier nicht Pegasus gehört. Ich mag Pegasus sehr sogar. Gerade mit seiner deutschen Synchronstimme. Maximilian Pegasus, ja. Ja, der hat ja den Sprecher Pegasus hat den Sprecher von, wie heißt der von House of Cards? Kevin Spacey. Ja. Der hat einfach den Synchronsprecher von Kevin Spacey bekommen. Aber Seto Kaiba ist dieser reiche, snobbige Großunternehmer. Es ist herrlich. der aber eigentlich ein Waisenkind ist, ja. Ja, wie wir alle, die Armen sind verabscheut. Es ist super. Es ist großartig. Oh, ich hab's, also das war immer ein Highlight, wenn die gegeneinander gekämpft haben. Es gab natürlich einen Haufen Animes, es gab einen Haufen Extra-Serien, es gab Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! GX, 5DS, Zelxa, Arc V, V-Reigns, Sevens und Go Rush. Und da gab es noch Yu-Gi-Oh!, der Film, Bonds Beyond Time und The Dark Side of Dimensions. Also es gab der fantastisch gewesen Zeit. Es gab, natürlich auch unglaublich viele Merchandise-Sachen, aber das meistverkaufteste waren halt mal die Karten. Gab auch einen Haufen Comics dazu, ist klar, aber wie gesagt, es gab Karten und natürlich dann auch Videospiele, gab es natürlich auch einen Haufen dazu. Habt ihr irgendwelche Games davon gespielt, von diesen ganzen Dingen? Ja. Ja. Ich genau eins. Ich habe damals Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, Yugi the Destiny von 2003 gespielt. Das habe ich damals von dir mal ausgeliehen gehabt, Markus, das weiß ich noch. Das war das einzige Yu-Gi-Oh!-Spiel, was ich gespielt habe von diesen ganzen Dingen. Habt ihr irgendwas? Was war denn das gleich noch? Yugi the Destiny, das war für PC damals. Ach, das war das PC-Ding. Das war das PC-Spiel, wo die darauf ausgelegt waren, dass du Kaiba the Revenge und Joey the Passion noch dazu kaufst. Weil das waren so im Prinzip so DLC-Packs noch. Habt ihr andere Sachen davon gespielt eigentlich? Habt ihr irgendwelche davon gespielt, von den Game Boy Advance-Teilen, von den PlayStation-Teilen? Sagt an. Die Championship-Dinge, die Tag Force-Dinge, dann das erste war Forbidden Memories für die PlayStation 1. Beste. Dann gab es noch ein 5Ds Championship für die Wii. Stimmt, ja, 5Ds. Ja, da wo ich es nie geblickt habe, mit diesem Motorrad zu fahren. Master of Cards, dann war es Wheelie Breakers, alles klar. Genau, Wheelie Breakers, gab aber auch ein normales Kartenspiel. Oh, dann gab es noch irgendeins für ein Gamecube, das ich bei einem Kumpel immer gespielt habe. Dann gab es noch dieses Würfelspiel. Das war Gamecube über Königreich der Illusionen. Das war ein Echtzeit-Strategiespiel mit RPG-Elementen. Es war klar, dass du das gespielt hast. Ja, das mit den Würfeln war cool. Das war Dungeon Dice Monsters. Dann gab es auch noch Duel Links mal für Handy-App. Und Duel okay. Masters dann, oder nicht? Auch fürs Handy. Das ist Duel Link. Ja, das sind zwei verschiedene Spiele fürs Handy. Es gab Duel Links und es gab jetzt auch Yu-Gi-Oh! Masters. Oder dann Master Duel. Eins, das mich erinnert hat ans Pokémon Arena. Ich glaube, Yu-Gi-Oh! Colosseum oder so hieß es. Muss für PlayStation 2 oder 2 müsste es gewesen sein. Kasper Monster Colosseum? Ja, das kann sein, ja. Kapsel Monster Colosseum, was war's? Okay, also Gott, schon einige. Auf PC halt noch auch einiges. Also auf dem PC gab es die Power of Chaos Dinger, also Yugi the Destiny, Kaiba the Revenge, Joey the Passion, Legacy of the Duelist, das war 2016, dann Duel Links, das kam 2017 und Master Duel kam 2022. Dann gab es noch die Online-Varianten, also Yu-Gi-Oh! Online, das heißt, wo du auch gegen andere Leute spielen konntest. Dann gab es Online 2 Duel Evolution, Online 3 Duel Accelerator und Master Duel. Auch wieder von 2022. Legacy of Duelist, das gab es ja nicht nur für PC. Das habe ich auch auf der Switch gespielt. Das kam dann auch noch für Switch und alle möglichen anderen Konsolen raus. Für die PS4, glaube ich, die Switch auch. Gab es, ja, für die Switch gab es nur Legacy of Duelist. Für die PlayStation 4 gab es auch Legacy of Duelist. Richtig, ja, richtig. Aber wie war es bei dir, Jürgen? Welche hast du alle gespielt? Ja, ich habe auch angefangen, wie die meisten, als es ganz frisch rauskam, haben alle auf einmal hier Forbidden Memories von der PS1 gespielt. Was auch komplett auf die Regeln gepfiffen hat. Du konntest in deiner Hand einfach die Monster zusammen fusionieren und auf den Platz bringen. Ja, das war super lustig. Ohne Karte dazu. Ja, es war fantastisch. Du konntest einfach all deine Karten zusammenmischen und mit etwas Glück hast du auf einmal das Bossmonster draufgebracht. Du wusstest gar nicht, warum. Und einfach fantastisch. Ich meine, später kamst du nicht mehr weiter, wenn du nicht wusstest, welche Karten du zusammen fusionieren musst. Ja, also mich hat es zur Verzweiflung gebracht, genau deswegen. Ja, ich habe jetzt neulich irgendeinen Stream geguckt, wo er es halt zusammen mit den Fusionsmonstern halt gespielt hat, wo er wusste, was er zusammen fusionieren muss, und da war das interessant. Aber wenn du es nicht weißt, wie sie kategorisiert sind, ist es manchmal sehr merkwürdig. Aber an sich ganz charmant, aber es spielt sich aus heutiger Sicht furchtbar langsam. Und das Einzige, was cool ist, ist der Soundtrack. Der ist bis heute ikonisch, finde ich. Dann habe ich noch gespielt auf dem Game Boy Advance Reshef der Zerstörer. Sehr mittelmäßiges und auch sehr schnell schwer werdendes Spiel, meiner Erinnerung nach. Weil du hast halt, wie es halt immer so ist, du musst halt die Karten unglaublich hart nachgrinden. Und das hat sehr schnell keinen Spaß mehr gemacht, wenn du keinen Bock hattest, immer wieder gegen die gleichen Leute zu spielen, nur damit du ein paar Karten bekommst. Und Legacy of the Duelist dann Jahre später tatsächlich, weil die ganzen DS-Spiele für Yu-Gi-Oh! Habe ich tatsächlich übersprungen. Aber Legacy of the Duelist mochte ich, weil du einfach da die alten Duelle nachspielen konntest. Das war ziemlich cool. Deswegen hast du vermutlich auch Legacy of the Duelist. Was du nicht sagst. Von dem Spielablauf, du hast da diese Monsterkarten gehabt. Wie genau funktioniert das nochmal mit dem System im Allgemeinen, mit dem Kartensystem? System. Wisst ihr das noch? Also wisst ihr noch, wie das irgendein standardgemäßes beschissenes Starterdeck. Und jetzt kommt es darauf an, in welcher Art von Spiel du bist. Ich sag mal, zumindest in den moderneren oder diesen ganzen Tech-Dingsbums und World Duelist, World Championship, hast du dann einfach Punkte durch Duelle gefarmt. Durch die Punkte konntest du dir Booster kaufen. Durch Booster hast du neue Karten bekommen. Dann konntest du dein Deck aufpimpen. Manchmal hast du dir sogar Deck in modernen Decklisten freischalten können von deinen Gegnern, die aber alle scheiße waren. Und so hast du einfach immer neue Booster gekauft, hast mehr Karten gekriegt, neue Decks gebaut, konntest bessere Gegner besiegen, hast neue Booster-Packs freigeschalten und von vorn. Und das Schöne, wenn du es zu der Zeit gespielt hast, in dem Jahr, wo es rausgekommen ist, war es eigentlich für 2 Monate auch noch regelaktuell plus Bandlist. Mit den echten Turnierregeln und echten Turnier-Bandlists. Also, wenn ich noch weiß, ist, du hast halt Monster gehabt, die du halt ausspielen konntest. Zum Beispiel, oh Gott, was war das? Irgend so komisches Fusselviech. Aber was ich mich noch so ganz, ganz, ganz schwach erinnere. Du meinst Kuribo. Je nachdem. Kuribo, je nachdem. Das spielt man nicht aus, das behält man auf der Hand, bis man angegriffen wird, um es abzuwerfen, dass man keinen Schaden bekommt. Sehr richtig. die Regeln, na, regeltechnisch war das, glaube ich, so, dass derjenige, der die. Also, du hast ja eine bestimmte Anzahl von Lebenspunkten. Und du greifst halt mit diesen Karten, die legst du halt hin und greifst halt dann im Prinzip, wenn das Feld von dem Gegner frei ist, deine Lebenspunkte direkt an. Ja, oder bei direkten Kampfschaden. Die Monster haben verschiedene Attribute und wenn halt dein Monster mit 2000 Angriffspunkten Gegner mit 1700 angreift, verliert der halt 300 Punkte. Und dann kannst du auch noch Fallenkarten einsetzen, wenn angegriffen wird, um die Angriffe abzuwehren oder Zauberkarten, um zu verstärken oder sonstigen Schmuh zu machen. Und wenn du sie in den Verteidigungsmodus gespielt hast und sie zerstört werden, verlierst du halt keine Lebenspunkte, außer das Monster. Außer es gibt Durchschlagsschaden. Ja, genau, da gibt es besondere Fähigkeiten bei Effektmonstern. Und du kannst mächtigere aufrufen. Genau. Also deswegen ist es schwierig, deine Frage simpel zu beantworten. Was ist das Spielprinzip? Weil meine erste Frage wäre gewesen, wenn du jetzt die Spielregeln willst, von welchem Jahr reden wir denn? Wenn du von früher redest, wenn du halt, da war es noch so, wo das höchste eine Fusion war. Von früher. Da war es einfach noch ganz simpel gestrickt mit den Monstern. Alles, was 4 Sterne hatte, konntest du einfach so ausspielen. Eine Beschwörung pro Zug in der Normalbeschwörung. Außer du hast Zauberkarten, Fallenkarten, die eine zusätzliche Spezialbeschwörung erlauben, dann darfst du auch mehr beschwören. Alles, was über 4 Sterne hat, 5 und 6, braucht eine Tributbeschwörung. Das heißt, ein Material vom Feld an Monster musst du opfern, um es ausspielen zu können. Bei mehr als 6 Sternen, also 7, 8, brauchtest du schon 2 Beschwörungen. Und für die Götter damals, die glaube ich 12 Sterne hatten, 10 oder 12, brauchtest du dann schon 3 Tribute, die du opfern musst, um zu beschwören. Und dann kannst du halt ganz normal angreifen, direkten Kampfschaden machen, indirekten Kampfschaden durch Monsterdifferenz, der ATK, Burnschaden durch Zauberkarten, Karteneffekte, Schutzzauber, Heildinger und das war dann schon alles. Die höchste Grenze war noch 2 Monster zu fusionieren, die auf einem Fusionsmonster als Material angegeben werden. Ja, zum Beispiel brauchst du die Karte, da brauchst du die 2 bestimmten Monster, die müssen ausgespielt sein, damit du dann die eine Karte ausspielst. Nee, die kannst du auch auf der Hand haben. Auf dem Feld oder der Hand. Aber du brauchst eine Fusionszauberkarte. Genau. Das so, an die alten Regeln erinnere mich noch. Ich weiß nicht, ist es irgendwann komplizierter geworden? Ja. Gott, in welcher Reihenfolge war es? Erst kamen, glaube ich, die Synchro-Monster dazu. Erst Genau, erst kam Synchro, dann kam Exceeds dazu. Und dann kamen, glaube ich, die Pendelmonster dazu. Ja. Dann kam Pendulum dazu. Nach Pendulum gab es dann die Extra-Monster-Zone für spezial beschworene Combo-Monster, um die Links mit einzuführen. Mhm. Und mit den Links ist es dann furchtbar kompliziert geworden. Okay. Und dann sind die Karteneffekte auch immer länger geworden. Also wir sind in dem Stadium angekommen, die erste Yu-Gi-Oh!-Staffel, wenn du guckst, ungefähr die Effekte, die Yugi benutzt, hat jetzt eine Karte. Wenn Ganz du diese genau, Karte ja. ausspielst, dann kann sie folgendes. Wenn dein Gegner allerdings eine Monsterkarte hat und du nicht, kann sie wieder einen ganz anderen Effekt. Wird sie zerstört und auf den Friedhof gelegt, hat sie noch einen Effekt. Ist sie auf dem Friedhof, kannst du sie verbannen, um noch einen Effekt auszuführen. Ist sie verbannt und du kannst sie dann wieder zurück ins Spiel holen, dann hat sie nochmal einen Effekt. Und so weiter, ja. Und so weiter, ja. Okay, also es wird schon etwas komplizierter über die ganz dezent. Klar, verstehe. Und ist auch deckthemenabhängig, wie kompliziert ja. es wird. Bei Pendulum musst du wieder ganz anders spielen als Synchro, Links und es gibt mittlerweile auch also spaltenbeschränkte Effekte. Das heißt, da ist auch noch wichtig, auf welcher Monsterkartenzone liegt denn die gegnerische Karte. Entsprechend wird sie vom Effekt getroffen oder nicht. Von den Abwehreffekten würde ich jetzt am besten gar nicht anfangen. Oder dass es jetzt Karten gibt, die auf deiner Hand auch als Falle funktionieren und, und. Ja, Handtraps. Oder dass eigentlich aktuell Turnierspieler irgendwie nur 2 oder 3 Züge maximal spielen. Und dann musst du schon gewonnen haben, ansonsten ist dein Deck schlecht. Länger dauern die Duelle nicht mehr. Also zumindest von der Zuganzahl her. Die Züge selber dauern ewig. Ja, weil du hast dein halbes Deck in einem Zug ausgespielt. Ja, weil du fängst an, du suchst nach einem Monster. Das Effekt, dann triggerst du 3 Effekte, rufst 2 Monster, die werden wieder geopfert, dann werden wieder 25 Effekte und dann suchst du wieder 3-mal durchs Deck. Also ein Zug kann locker eine Viertelstunde dauern, wenn nicht länger. Könnte man das Spielgefühl ein bisschen vergleichen mit Hearthstone? Oder ist es anders? Ganz anders. Ja, Hearthstone ist ja extrem einfach, das weiß ich. Ja. Okay, wie gesagt, es lässt sich wirklich schwer beschreiben, wie kompliziert Yu-Gi-Oh! Inzwischen ist. Und es okay. lässt sich auch nicht aufnehmen oder vergleichen und ich glaube, deswegen hält sich es auch so lang. Ah, okay. Ja, okay. Wenn es halt immer aktualisiert wird, ist klar. Es ist eine Art des Spielens. Weil wenn du es mal mit Magic vergleichst, Magic ist ja unter anderem deshalb bis heute so beliebt, weil es halt nie großartig verändert hat. Checke ich bis heute nicht Magic. Weil über mehr Stuff. Ja, aber wenn du vor 10, 15 Jahren Magic gespielt hast, kannst du heute wieder einsteigen und brauchst vielleicht 5, 6, 7 Matches und dann kannst du das Spiel wieder. Aber und hier, wenn du jetzt wie ich Yu-Gi-Oh! Vor 15 Jahren das letzte Mal gespielt hast und jetzt einsteigst, dann musst du eigentlich einen ganzen neuen Studiengang abschließen, damit du weißt, wie das funktioniert. Und um vielleicht mal ein Gefühl dafür zu geben, was es auch mit diesem Komplexitätsgrad zu tun hat. Da würde ich kurz auf die Bandit-Lists kommen, die eben mit jeder neuen Generation rauskommen. Weil oftmals, wenn nur eine einzige Karte rauskommt, die einen Effekt hat, der so cool ist, dass der auf fast jedes Deck anwendbar ist, wird die nahezu mindestens limitiert. Weil neue Karten werden schon mal generell nicht verboten. Aber es gab vor kurzem erst eine Karte, die das so abartig ins Ausgeschossen hat. Und da ist nicht mal die Karte selbst verboten worden, sondern die Kombo-Karte, die du brauchtest. Und es war eine uralte Schrottkarte, die seit 10 Jahren niemand mehr angeguckt hat. Ja, aber es kommt eine Karte draus und es ist die beste Karte im Spiel. Und wenn du die nicht im Deck hast, kannst du eigentlich schon dein Deck einfach nur in den Ofen schmeißen. Ja, da brauchst du überhaupt nicht mehr auf ein Turnier gehen, genau. Von den Spielen nochmal raufzukommen, meint ihr, die Regeln wurden gut umgesetzt für die damaligen Verhältnisse? Also als die Regeln noch aktuell waren, als das Spiel auch rauskam. Ey, jetzt nicht bei Forbidden Memories. aber ich würde sagen, bei der Game Boy Advance-Ära hat es angefangen, dass zumindest die Regeln zu dem Zeitpunkt relativ vernünftig spielbar waren, ja. Wie war es mit Millennium Duels? Bei den World Championships würde ich sagen, da sind sie sehr regelkonform gewesen. Und haben auch echt ein schönes Spielgefühl immer gehabt, die Championships. Okay, den du bewegen konntest. Wie war es mit Forbidden Memories? Wie war es da? Ja, habe ich ja schon gesagt, es ist so, Erstens, du konntest sowieso, egal wie viele Sterne, immer ausspielen. Du hast so gut wie keine Fallen und Zauberkarten gehabt oder also wirklich sehr, sehr wenig. Ah, okay, okay. Und wie gesagt, du konntest einfach ganz wild einfach deine Karten zusammen fusionieren. Du hast einfach angeklickt, ich nehme die Karte und nehme die Karte und spiele sie zusammen aus. Dann werden sie zusammen gemixt, wenn sie kompatibel sind. Und dann kommt da Monster XY raus, völlig egal welches. Und auf die, und dann, okay, und dann ziehst du nochmal eine Karte, die dazu passt. Dann kannst du sie mit der Monsterkarte auf dem Feld nochmal fusionieren, einfach drauflegen quasi. Und dann kann da noch ein mächtigeres Monster draus werden und so weiter. Und da basiert ja der komplette Speedrun unter anderem drauf, dass du nur Donnermonster und Drachen zusammenmischst, damit du immer sofort im ersten Zug den doppelköpfigen Donnerdrachen hast, der 2800 Angriffspunkte hat. Und dann ganz schnell den Gegner wegsweepst, bevor er dazu kommt, seine mächtigeren Monster zu rufen. Ja. Und dementsprechend, wie gesagt, das Forbidden Memories spiegelt absolut gar nicht das Kartenspiel wieder. Kein Stück. Okay. Also Forbidden Memories, für mich war das immer so, muss es in Yami Yugis Gehirn aussehen. Ja. Wenn er verliert. Also ihr habt ja eindeutig mehr Yu-Gi-Oh! Spiele gespielt als ich, weil wir nur Yu-Gi-Oh! Destiny gespielt. Was würdet ihr sagen, war für euch das Beste von den ganzen Yu-Gi-Oh! Games? Das, wo ihr wirklich sagt, das ist das Yu-Gi-Oh! Game, was ich ohne Zweifel tatsächlich weiterempfehle. Legendary Duelist, ohne Wenn und Aber. Ja. Legendary Duelist. Du hast Legendary ganz viele, Duelist. Du kannst die ganz alten Regeln immer spielen mit den alten Karten und kannst, das kann halt jeder anfassen, ob er jetzt ein aktueller Yu-Gi-Oh! Tournament-Spieler ist oder jemand wie ich, der nur Oldschool-Spieler ist, und du kannst richtig viel Spaß damit haben. Du kannst die Kampagne spielen bis zu 5Ds und danach lässt es halt einfach bleiben, hast aber trotzdem eine richtig gute Zeit damit gehabt, weil du kannst all die großen Duelle nachzocken mit aktuelleren Karten. Und du kannst dann sogar, wenn du das Duell gewonnen hast, nochmal auf der Seite, du kannst dann zum Beispiel mit Pegasus gegen Yugi spielen und selber mit den Opfer spielen. Das ist ziemlich cool. Also es ist ja eine Karte von Pegasus, das Opfer und das Taurus sind äugige Opfer. Und dann kannst du selber den Effekt nutzen und das ist so satisfying. Und deshalb ist Legacy of the Duelist, wie gesagt, du kannst dann halt auch, das ging glaube ich bis zur vorletzten Staffel, glaube Reigns oder wie die hieß. Also bis zu Reigns ging's und da aber auch nicht alles. Es hat nicht alles von Reigns abgedeckt. Ja, es kam ja, glaube ich, raus, bevor die letzte Staffel davon raus war. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall konntest du, auf jeden Fall bis Pendel kannst du damit alles spielen. Und du kannst auch alles wunderschön lernen, weil sie bringen es dir, wenn du die Kampagne von Pike auf anfängst, mit dem Deck des Protagonisten der Serie immer so ein Stück weit bei die ersten drei Spiele. Genau. Und dann kannst du dich einfach ausprobieren. Ich würde auch jedem empfehlen, nehmt erstmal die Story-Decks, um reinzukommen. Weil du hast halt gerade in den ersten, also alles bis 5Ds, wenn du die aktuelleren Karten nimmst. Du kannst dir ein Deck zusammenbauen. Ich hab's gemacht, ich geb's zu. Ich hab mir ein Burning-Deck gebaut, das turnierfähig war in Real Life. Und damit hast du halt die ganze Kampagne langweilig durchgezockt und konntest dir ewig viele Geldpunkte erwirtschaften. Ja, dann hast du ja im Endeffekt, da schläfst du ja ein bei der Kampagne. Ja, du spielst halt immer gefühlt dieselben 6-7 Karten und dann hast du gewonnen. Gut, also Legacy of the Duelist, würdet ihr sagen, tatsächlich ist das beste Yu-Gi-Oh! Spiel, was man spielen kann. Es gab es für die PS4 und wurde ja auch noch was von Switch. Weil du es auch mit deinem Deck online spielen kannst. Also das ist richtig. Ah, okay, gut, alles klar. Und was bei mir danach sich einreiht, das ist einfach, weil ich es am meisten gespielt habe, weil du da auch Beziehungen pflegen kannst, ist GX Tech Force. Weil du da Tech-Duelle machst und da musst du erst ein Beziehungslevel steigern. Natürlich habe ich mir erstmal die Mädels geschnappt. Und du konntest halt auch Karten dann irgendwie in so einem eigenen Shop kaufen, konntest mit deinem eigenen Charakter rumlaufen. Das Einzige, was ich schade fand, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Weil wenn du schon so eine Mini-Insel hast, auf der du rumlaufen kannst und einen eigenen Charakter hast, dann will ich den auch bisschen entwickeln können und nicht nur. War das, was so ein bisschen wie Habbo Hotel ausgesehen hat? Ja. Ah, dann weiß ich, welches Spiel du meinst. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht für seine Zeit damals. Dir vermutlich hauptsächlich wegen den ganzen Social-Sachen. Nein, nicht mal, sondern auch das System, wie du die Karten kaufen konntest, wie du dir Packs freigespielt hast. Weil du hast Packs nicht einfach nur dadurch freigespielt, dass du richtig gut geworden bist, sondern auch durch Beziehungspflege, durch bestimmte Duelle, die du gewinnst. Oder durch Brötchen, die du kaufen kannst. Okay. Das war total geil. Ich hatte wieder 5 Brötchen. Ja, kriegen Sie noch 2 Packungen Yu-Gi-Oh! Dazu, was? Ja, im Endeffekt war es manchmal so, wenn du irgend so ein Glücksbrötchen gezogen hast, hast du eine seltene Karte gekriegt. Das ist aber auch angelehnt an GX, oder nicht? Da haben die doch auch dieses Glücksbrötchen gehabt in irgendeiner Folge. Ja, richtig. Das ist ja komplett in GX gewesen. Ah. Nur, dass es das Thema Tech-Duelle hatte. Also hast du dir halt die ganze Zeit Alexis geklärt. Ich verstehe schon. Ja, aber so das hieß Problem die mit Alexis... Oder die ist doch Alexis. Ja, Alexis ist das Problem aber gewesen, da dein Jahresabschluss ja immer ein Turnier war, und zwar ein Tag-Team-Turnier, musstest du eigentlich das Defizit, das dein Partner hat, ausgleichen mit deinem Deck. Kannst du Alexis nicht nehmen, weil sie ein beschissenes cooles, Deck hat. Ja. Sie mag zwar ein cooles Deck für bestimmte Situationen haben, aber gegen die hohen Duellanten, die man halt aus der Serie kennt, kannst du vergessen. Die hat doch nur diese Tänzerinnenkarten, ne? Ja. So und wenn sie die nicht rauskriegt, dann kann sie gar nichts mehr. Mit Cyber-Tü-Tü. Ja, so heißt sie. So heißt, glaube ich, ihr Bossmonster. Das hieß so. Ja. Gott, wie ist die KI? Ist sie okay? Also auch von den Gegnern, auch von dem allgemein jetzt von dem Legacy of the Duelist. Ist die KI okay oder ist die KI einfach nur zu leicht, dass das zu leicht ist? Nein, die KI ist in Ordnung. Die ist völlig okay, die ist völlig okay. Also die macht es dir nicht extra leicht. Gut, das heißt nicht, dass er jetzt... Also das vor allem, wenn du mit dem Story-Deck gegen Pegasus gespielt hast, da kann es passieren, dass du da wirklich mal eine Stunde hängst in dem Kampf. Ja, also bei einem Story-Deck verzeiht es keinen Fehler. Nee, wirklich nicht. Gerade in höheren Spielen. Vor allem, weil du da merkst, dass eigentlich die Decks von Joey und Yugi ganz schöne Scheiße sind. Weil die halt eigentlich nur, ja, ich spiele den schwarzen Magier. Und dann hast du auf deiner Hand einen schwarzen Magier, einen Beauftragten der Dämonen. Die kannst du halt beide nicht ausspielen, weil sie ein Opfer brauchen. Da hast du dann 23 Zauberkarten noch. Nice. Und du merkst halt, bei Joey finde ich den Glücksspieler. Der ist... Das ist mir erst durch solche Spiele aufgefallen, was für ein Glücksspieler der ist. Der muss süchtig sein nach Glücksspielen. Ja. Sollte mal einen Zug machen. Ja, wenn du so ein Glück hättest wie er, würdest du auch Glück spielen. Ja, dann würdest du auch mal gewinnen und nicht, okay, fuck, mich greift ein Viech an, das 4000 Angriff hat. Der hat ja diese, okay, ich setze den Würfel ein. Der hat ja diese eine Fallenkarte mit einem Würfel. Je höher der Würfel ist, desto schwächer wird das gegnerische Monster. Die Zauberkarte, da wird gewürfelt, desto stärker wird dein Monster. Und er hat natürlich immer beide auf der Hand, weil er hat natürlich immer beide auf der Hand. Und das reicht dann, damit sein Ultimator, der Schlachtenkämpfer, warum auch immer der den im Deck hat, der hat, glaube ich, nur 500 Angriffspunkte oder so. Und er hat nicht mal einen Effekt, das ist einfach nur ein super schwaches Monster, aber er hat es im Deck. Und dann verstärkt er den, anstatt irgendein stärkeres Monster, hier Alligatorschwert oder sowas. Nein, es ist immer Ultimator, der Schlachtenkrieger. Viel, viel schlimmer finde ich, wenn du selbst als Joey spielst und den Zauberer der Zeit anwendest. Es geht generell immer schief. In 9 von 10 Fällen geht's nicht, ja. Ist eigentlich eine 50-50-Chance. Ja. Normalerweise entweder musst du eine zerstört werfen. Alles bei dir, auf deiner Feldseite, oder er zerstört alles auf der gegnerischen Feldseite. Du musst eine Seite von der Münze aussuchen, wenn du recht hattest, zerstörst du alles beim Gegner. Jetzt ist es eigentlich eine 50-50-Chance. Seltsamerweise, wenn ich das spiele, ist es in 9 von 10 Fällen so, dass ich mein eigenes Feld sprenge. Wenn ich gegen Joey spiele, ist es in 9 von 10 Fällen umgekehrt. Er sprengt mein Feld. Aber sein ganzes Deck basiert auch nur auf solchen Karten. Also da muss ich sagen, simuliert die KI sehr gut, wie Joey angelegt ist. Glücksboost mal 20. Gut. Ich würde sagen, wenn man zu euch sagen würde, zum Beispiel zu dir, Markus. Hey Markus! Mach uns ein neues Yu-Gi-Oh! Game. Würdest du es tun? Wenn ja, was? Ja klar, ich würde ein Rollenspiel-basiertes World Championship machen. Oh. Wo du wirklich alle Charaktere, die in Yu-Gi überhaupt mal aufgetaucht sind, reinnehmen kannst. Du kannst sie auch spielen, wenn du willst. Und Dating. Inklusive kleiner Wirtschaftssimulation, weil du Karten auch verkaufen kannst. Weil mir geht nicht mehr auf den Sack in den Yu-Gi-Oh!-Spielen, als wenn du 10.000 Booster geöffnet hast und die Crap-Karten musst du erstmal alle durchflippern, bis du endlich bei der Karte bist, deren Namen du nicht kennst. Hm. Aber du weißt, was sie kann und wie sie aussieht. Nichts ist schlimmer beim Deckbau, als das zu haben, wenn du 20 Stunden gespielt hast. Alles klar. Wie schaut's bei dir aus, Jürgen? Ja, ich würde da komplett mitgehen und auch einhaken. Ich würde einfach eine Art Persona-Game nur draußen mitmachen. Ja, dass du halt auch den Schulalltag hast. Geil. Und eben das Dating da einfach zusammen mit einbauen und das halt einfach kombinieren, dass du das Persona jeden Tag deine neuen Aufgaben hast und dass du halt deine Duelle immer machen musst. Und wie gesagt, das Wirtschaftssystem, da gehe ich auch mit, dass du deine, den ganzen Shitload auf Schrottkarten, den du hast, einfach loswerden kannst, ja. Das wäre auch sehr angenehm. Da bin ich auf Markus' Seite, aber einfach das klassische Yu-Gi-Oh! Mit Persona verbinden und du hast eigentlich das perfekte Yu-Gi-Oh!-Spiel. Das ist eine sehr gute Idee. Wenn man mich fragen würde, Stefan, möchtest du gerne ein neues Yu-Gi-Oh! Game machen, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Bei mir ist der Hauptcharakter Seto Kaiba und ich möchte bitte als Großunternehmer alles Mögliche aufkaufen und jeglichen Penner besiegen und ihn dann sozusagen als Sklave in meiner Großunternehmerfirma reinhauen. Oh, Wir ziehen das auf als Wirtschaftssimulation und das Ganze soll aussehen wie die neuen Pokémon Games. Hervorragend. Stefan, das ist ein Traumspiel, ist gekauft. Kaiba Corporation Inc. Ja, damit genau so heißt das Spiel. Ja, und das Endgame davon ist, dass du Kaiba-Land bauen kannst. Richtig, ja, genau. Das Endgame ist, du kannst Pegasus aufkaufen. Den Erfinder von Duel Monster. Das wäre meine Idee für ein Yu-Gi-Oh!-Game. Und wenn du alles besiegt hast, müssen die dann bei dir arbeiten. Im Mindestlohn, jawohl. So. Jungs, ich danke euch, dass ihr mit mir über Yu-Gi-Oh! Geredet habt. Jederzeit. Auch sehr, sehr mit Inbrunst natürlich. Bevor wir das Ganze nochmal beenden, möchte ich noch ganz kurz fragen, was ist von den Mangas, also von den Serien eigentlich, euer Lieblings-Yu-Gi-Oh!? Der Anfang, also das allererste, oder die Nachfolge? Puh, bei mir war ich schwierig. nur die erste Staffel im Prinzip gesehen habe, wenn ich sage, mir reicht die erste Staffel, vielen Dank. Der Rest, ich habe keine Ahnung. Boah, schwierige Frage, was mir für einen Arc tatsächlich im klassischen Yugi am besten gefallen hat, war immer noch der Battle City, also Duel City. Battle City war es. Die ganze Geschichte mit Marek, meinst du, ja? Ja, die ganze Ding mit Marek. Was ich tatsächlich damals richtig cool fand, weil es mal was wirklich anderes war, fand ich 5Ds. Weil es so eine Rundum-Story zu dem Kartenspiel noch mit dazu gebracht hat. Es war ganz anders als, ich bin der auserwählte Duellant und es passiert irgendein mystischer Scheiß um mich rum. Ja, was ich bei 5Ds einfach mag, ist, das Spiel viele Jahre nach dem Original-Yu-Gi-Oh! Und der alte Yu-Gi-Moto, der existiert da halt nicht mehr, weil das so lange her ist. Und der ist einfach Thema im Geschichtsunterricht. Das ist halt super lustig. Der ist einfach wirklich eine Legende. Ja, in den Geschichtsbüchern geschrieben wird. Einfach fantastisch. Aber mein Lieblings-Arc ist, ich habe eine große Schwäche eben für das Königreich der Duellanten. Die erste Staffel mit Pegasus ist halt Nostalgie pur. Aber mein eigentlicher Lieblings-Arc ist ein Filler-Arc und das ist der mit dem Siegel von Orichalkos. Ja. Mit dem legendären Drachen und der Musik und es ist halt so gut. Und das einzige Mal, dass der Pharao einfach verliert, und ich weiß nicht, ich habe eine große Schwäche für die Staffel. Ist einfach so. Ja, finde ich gut. Ja, wie gesagt, für mich ist die erste Staffel, auch ich kenne noch ein paar Folgen. Ich glaube, ich habe den Film damals gesehen. Das komplette klassische Yu-Gi-Oh! Ist auf Netflix, ziehst dir rein. Ich habe, glaube ich, damals Bonds Beyond Time gesehen mit Seto Kaiba, der fantastisch war. Das war nicht Bonds Beyond Time, du meinst hier. Ne, war es nicht? Nee, Bonds Beyond Time. Dark Side of Your Mansions? Nee, Bonds Beyond Time ist mit dem mit Yusei von 5Ds, mit. Wie ist der von GX? Jaden und Yugi. Dann war es Dark Side of the Mansions. Dark Side of the Mansions, das war der Seto Kaiba-Film, ja. Der war fantastisch. Der war großartig. Aber einfach nur wegen Seto Kaiba. Gut, wie gesagt, ich danke euch nochmal, dass ihr hier wart und jederzeit mit mir über Yu-Gi-Oh! Geredet habt. Jederzeit. Jawohl, und damit verabschiede ich mich mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt, aber hört aufs Herz der Karten. Macht's gut.